egal, was du da draußen meinst. Es ist der Boss, ich hab 800.000 Likes. Yo, Cory, komm, Freetrack, freuen sich die kleinen Sträuche. Komm, ey, ey, pass auf. Ey, der Boss, ich debattier hier bei Markus Lanz über die Unzulänglichkeiten seines Armumfangs. Sammys Schminke ist verlaufen, er ruft Eyeliner herbei und schon sprintet Herr Tutorial mit Eyeliner herbei. Kid, ich flieg nach Ibiza und geb Pillendealen an Raver. Spuck ich Silben auf Beats, flieh in Film, schiebe der Hater. Niemand will Beef mit Kollega, denn er killt G's. Ey, du siehst den MILF liebenden Player auf Wild schießen wie Jäger. Der Mac im Hammer Jeep, fresh und attraktiv, in hohen Kreisen unterwegs wie ein Wettersatellit. Ich mach Cash bei Straßendeals und hab die Konkurrenz im Griff wie ein Tech9-Magazin oder Maclight-Batterien. Das ist Selfmade-Gangster-Business. Ich lass damit ich auch noch zukünftig Mercedes-Benz verbitches in der Table-Dance-Bass-Strippen. Und ich weiß, dass meine Geschäfte optimal laufen werden. Du fragst dich bei deinen Geschäften, optimal laufen werden. Street-Rap, bitch, ich klatsch dich dahin wie diesen Free-Track. Ich hab nen Bizeps wie He-Man, du fliegst jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs. Rapper haben Paranoia, weil mein Album kommt. Street-Rap, bitch, ich klatsch dich dahin wie diesen Free-Track. Ich hab nen Bizeps wie He-Man, du fliegst jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs, keine Chance. Yeah. Rapper schieben Paras, weil mein Album kommt. Ey, der Mac mit dem Alpha-Gen, back im Geschäft. Kid, dein Rap ist wie Faltencreme. Er lässt mich nicht alt aussehen, dein Lächeln wird bald vergehen. Wenn ich unterm Sweatshirt von Ralph Lauren die Tech aus dem Halfter nehm. Rapper mit Alk-Problemen beenden ihre Rap-Karrieren, weil sie schlechter werden. Wie ein Metzger-Lehrling, jetzt mal ehrlich, wäre das Game eine Marathon-Rennbahn? Wär ich im Ferrari am Lenkrad, mit dem Arm aus dem Fenster, während andere Rapper hechelt atmen und joggen. Außer Lars, was? Denn er wurde unter mysteriösen Umständen vom Startschuss getroffen. Deutschrapper sind merkwürdig, starten per Twitter-Beef, doch trifft man sie, dann zittern sie und salutieren ehrfürchtig. Kollege der King, majestätisches Erscheinungsbild. Frauen bestaunen mein ästhetisches Erscheinungsbild. Sie lernen den Rap-Boss kennen, lernen den Sexcore kennen, doch sind am Ende der Nacht nichts als Kerben im Bettpfosten. Street-Rap, bitch, ich klatsch dich dahin wie diesen Free-Track. Ich hab nen Bizeps wie He-Man, du fliegst jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs. Rapper haben Paranoia, weil mein Album kommt. Street Rap, bitch, ich klatsch dich dahin wie diesen Free-Track. Ich hab nen Bizeps wie He-Man, du fliegst jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs, keine Chance. Rapper schieben Paras, weil mein Album kommt.